Bildad von Suhr antwortete und sprach, sein ist die Herrschermacht und Majestät, der Frieden schafft in seinen Höhen. Wer kann seine Scharen zählen, und über wem erhebt sich nicht sein Licht? Wie könnte da ein Mensch Recht haben gegen Gott und rein erscheinen der vom Weib Geborene? Sieh, selbst der Mond, er leuchtet nicht, und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen, geschweige denn der Mensch, die Made und der Menschensohn, der Wurm.